Wann war ich gestern wieder besoffen? Und warum steht die Haustür schon wieder offen? Wo kommen die ganzen leeren Flaschen her? Und warum ist mein Geldbeutel schon wieder leer? Und verdammt, wo bin ich hier? Ein fremdes Bett, eine fremde Person neben mir in der Hand. Ein halb ausgelaufenes Bier und stinkend tue ich wie ein Tier. Ich bin total verwirrt, was ist letzte Nacht passiert? Ich bin total verwirrt, was ist letzte Nacht passiert? Kommt es aus meine Hose und nach dem stinkt und dem Mädchen neben mir nach folgt ich meinem Urinstinkt. Meine Klamotten stehen verdreckt und warum ist mein Körper ein einziger blauer Fleck? Ich stehe auf und torkel durch das Zimmer, doch plötzlich kommt es noch viel schlimmer. Die ganze Wand ist mit Kot beschmiert, ach du grüne Neune, wie ist das denn passiert? Ich bin total verwirrt, was ist letzte Nacht passiert? Ich bin total verwirrt, was ist letzte Nacht passiert? Ich stehe auf und gehe raus und begegne der dicken Frau vom Nachbarshaus. Auf der Straße, sie sagt zu mir, wie geht's mein Hase? Über die Ereignisse des heutigen Morgens mache ich mir echt große Sorgen. Auf diesen Schock brauche ich erstmal ein Bier. Ich gehe zum nächsten Laden und kaufe mir 2, 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9 oder 10 oder 11 oder 12 oder 13 oder 14 oder 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19 oder 20 oder 23. Ich geh nicht mehr zur Schule. Nie mehr. Ich trinke nur noch Bier.